Autismus, Überforderung und die stille Nähe zur Psychose. Es gibt Momente, in denen man merkt, okay, das war's jetzt wirklich fast. Momente, die einen so durchrütteln, dass man danach nicht einfach weitermacht wie vorher. Ich hatte so einen Moment, kürzlich. Und er hat mich mehr geschockt als alles, was ich in dieser Richtung bisher erlebt habe. Normalerweise schreibe ich hier über konkrete Situationen, Erlebnisse, Alltagsmomente. Diesmal nicht. Nicht, weil es nichts zu erzählen gäbe, sondern weil ich das Erlebte nicht nochmal durchleben will, indem ich es detailliert aufschreibe. Manche Dinge sind einfach zu heftig, um sie wieder aufzuwärmen. Was ich stattdessen machen will, informieren. Denn nachdem ich wieder einigermaßen stabil bin und Zeit hatte, mich mit dem auseinanderzusetzen, was da eigentlich passiert ist, wurde mir klar, darüber muss geredet werden. Es war nicht das erste Mal, dass ich in so einen Zustand gerutscht bin, aber es war das heftigste Mal. Und das Erschreckendste daran war nicht nur der Zustand selbst, sondern auch zu realisieren, wie nah das alles war, wie real, wie wenig es braucht, bis das Nervensystem endgültig die Segel streicht. Mir geht's mittlerweile wieder besser, kein Grund zur Sorge. Aber ich wünsche niemandem, wirklich niemandem, nicht mal meinem größten Feind, so etwas zu erleben. Und genau deshalb will ich darüber schreiben. Weil vielleicht jemand anders sich dann früher erkennt. Weil vielleicht jemand versteht, was gerade passiert, bevor es zu spät ist. Weil diese stille Nähe zur Psychose bei autistischen Menschen real ist und viel zu selten thematisiert wird. Also, los geht's. Psychosen. Schon das Wort lässt die meisten Leute mental die Schotten dicht machen. Zu heftig, zu gruselig, zu, das betrifft mich ja zum Glück nicht. Tja, Plottwist. Für viele autistische Menschen ist das Thema so abstrakt wie der nächste Supermarkt um die Ecke. Und nein, es geht nicht immer um die Hollywood-Version mit komplettem Realitätsverlust. Oft sind es Grenzzustände. Diese Momente, in denen die Wahrnehmung anfängt zu wackeln, Gedanken sich selbstständig machen und die Welt sich anfühlt wie ein Konzert, zu dem man keine Karte wollte, aber trotzdem in der ersten Reihe sitzt. Dieses Gefühl, haarscharf an etwas vorbeizuschrammen, das man nicht benennen kann. Aber spüren? Oh ja. Studien sagen, bis zu 35% der autistischen Menschen erleben im Laufe ihres Lebens psychotische Symptome oder eine ausgewachsene Psychose. Zum Vergleich, in der Allgemeinbevölkerung liegt die Zahl deutlich niedriger. Trotzdem redet kaum jemand drüber. Vielleicht, weil es unbequem ist. Vielleicht, weil lieber Sprüche wie »Denk doch mal positiv« oder »Du siehst das zu negativ« kommen. Spoiler: Das Problem ist nicht mangelnder Optimismus. Das Problem ist ein Nervensystem, das permanent auf Alarmstufe Rot läuft. Warum autistische Menschen ein höheres Risiko haben? Die Forschung hat drei Hauptverdächtige identifiziert: Trauma, Stress und Komorbiditäten. Einzeln schon anstrengend, zusammen eine toxische Mischung. Erstens, Trauma. Viele autistische Menschen sammeln früh Erfahrungen, die man nicht im Poesiealbum haben möchte. Mobbing, Ausgrenzung, emotionale oder körperliche Gewalt, dauerhafte Überforderung, ohne dass jemand eingreift. Besonders frühkindliche Traumata hinterlassen Spuren im Nervensystem, die nicht einfach weggehen, weil man jetzt erwachsen ist. PTBS kann psychotische Symptome begünstigen, besonders wenn niemand sie erkennt. Zweiter, Stress. Autistischer Alltag bedeutet für viele Dauerstress auf Expertenlevel. Reizüberflutung, soziale Anpassungsgymnastik, Masking bis zur Erschöpfung, Erwartungen erfüllen, die eh nie reichen. Das ist kein harter Tag im Büro-Stress. Das ist ein Marathon, bei dem niemand gesagt hat, dass es einer ist. Und chronischer Stress? Der verändert das Gehirn.

Autismus und Psychose teilen neurobiologische und genetische Überschneidungen. Deshalb können sie sich ähnlich zeigen, ohne dasselbe zu sein. Umso wichtiger, genau hinschauen. Eine falsche Einordnung kann mehr kaputt machen als helfen. Man sieht es nicht kommen, wenn man nicht weiß, worauf man achten soll. Das Tückische, psychotische Zustände schleichen sich an. Schlafprobleme, steigende Angst, Rückzug, Überforderung. Kommunikation wird schwerer. Einzeln wirkt nichts davon dramatisch. Zusammen massiver innerer Druck. Wenn das Nervensystem dauerhaft dysreguliert ist, ist ein Zusammenbruch keine Frage des Ob, sondern des Wann. Ob das dann als Burnout, Depression, Zwänge, massive Angst, Arbeits- oder Schulunfähigkeit oder eben psychotische Symptome auftaucht, ist individuell. Oft kommen mehrere dieser Zustände im Laufe des Lebens vorbei. Und oft schon verdammt früh. Warum "Stell dich nicht so an" am Thema vorbeigeht? Ratschläge wie "Denk positiv" oder "Das wird schon" gehen davon aus, dass das Problem eine Einstellungssache ist. Ist es aber nicht. Es ist ein physiologisches und neurologisches Geschehen. Ein Nervensystem, das einfach nicht mehr kann. Rückzug, Pausen und echte Regeneration sind keine Verwöhnprogramme. Sie sind überlebenswichtig. Für autistische Menschen ganz besonders. Wer das ignoriert, riskiert langfristige Schäden, psychisch wie körperlich. Das Ziel ist nicht, härter zu werden. Das Ziel ist, früher auf sich zu hören. Psychosen sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind oft das letzte Warnsignal eines Systems, das viel zu lange über seine Grenzen geprügelt wurde. Und genau deshalb müssen wir drüber reden. Ruhig, sachlich, ehrlich, ohne Panik. Aber verdammt nochmal, auch ohne Wegsehen.